Einer reicht. Die Grundhaltung der Suche nach der dritten Alternative. Wie die 20 Liegestütze eine physische Analogie oder Metapher für den persönlichen Erfolg sind, so benutze ich gerne die Metapher eines Wettstreits im Armdrücken, um die Denkweisen und Fähigkeiten zu verdeutlichen, die man für die erfolgreiche Suche nach einer dritten Alternative benötigt. Ich bitte die Zuhörer, mir einen Freiwilligen zu schicken. Er soll sehr kräftig und mindestens 1,90 Meter groß sein und im Armdrücken gegen mich antreten. Wenn der Betreffende gefunden und überredet wurde und auf dem Weg nach vorne ist, fange ich an, ihm voller Arroganz zu sagen, er solle sich auf eine Niederlage vorbereiten. Ich prahle mit meinem Können und meiner Kraft, meinem Geschick und meinem schwarzen Gürtel. Wenn der Mann schließlich vor mir steht, fordere ich ihn auf, mir nachzusprechen. Ich bin ein Verlierer. Die meisten tun das auch. Dann erzähle ich diesem Brocken von Mensch, es komme nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik, und die hätte ich, er aber nicht. Ich werde beißend und schneidend, und das Publikum wendet seine Sympathie, wie von mir beabsichtigt, meinem Gegner zu. Wir nehmen also die richtige Position ein, rechter Fuß gegen rechten Fuß, und packen die Hand des anderen in der Mitte. Ich frage die Leute, die meinen Gegner als Freiwilligen vorgeschickt haben, ob sie bereit sind, den Wettkampf zu sponsern. Mit anderen Worten, wenn ihr meinen Arm auf die Höhe unserer Ellbogen hinunterdrückt, bekommt ihr $1. Im umgekehrten Fall hingegen bekomme ich $1. Die Leute erklären sich immer dazu bereit. Dann bitte ich jemanden in der Nähe als Zeitnehmer zu fungieren. Er soll uns sagen, wann wir anfangen sollen, uns etwa 1 Minute für den Kampf geben, zählen, wie oft der andere meinen Arm nach unten drückt oder ich seinen, und dann an jenem Tisch, von dem mein Gegner gekommen ist, das Geld einsammeln. $1 für jedes Runterdrücken. Schließlich vergewissere ich mich, dass die Leute an jenem Tisch sicher sind, dass sie genug Geld in der Tasche haben. Sie sagen immer, das sei der Fall. Der Zeitnehmer fordert uns auf, anzufangen. Ich mache meinen Arm sofort locker und der andere drückt mich hinunter. Er ist überrascht und verwirrt, weil ich keinen Widerstand geleistet habe. Wir gehen in die Ausgangsposition zurück und ich lasse wieder zu, dass er mich runterdrückt. Und vielleicht noch einmal. Und noch einmal. Die ganze Zeit über erwartet er Widerstand. Gewöhnlich fängt er an, ein schlechtes Gewissen zu bekommen, als ob er unfair wäre. Und dann sage ich einfach zu ihm, wissen Sie, was dazu führen würde, dass Sie sich wirklich gut fühlen? Wenn wir beide so viel wie möglich gewinnen. Der andere ist so gut wie immer interessiert, weiß aber nicht, ob er mir vertrauen kann, weil ich ihn ja vorher so angegriffen habe. Vielleicht sind das bloß schöne Worte. Vielleicht will ich ihn ja in Wirklichkeit austricksen oder ihn irgendwie zu meinem eigenen Vorteil manipulieren. Da ich aber weiterhin keinen Widerstand leiste und ihn gewinnen lasse, wird sein Gewissen üblicherweise mein Fürsprecher und er wird für meinen Hinweis offen, dass wir beide mehr gewinnen werden, wenn wir beide gewinnen. Gewöhnlich ist er, wenn auch ungern, zögernd und nach einem inneren Kampf, schließlich bereit, mich einmal gewinnen zu lassen. Dann kehren wir wieder in die Ausgangsposition zurück. Und ich lasse ihn widerstandslos gewinnen. Ein paar Sekunden später fängt er an, meinen Arm hoch und runter zu pumpen, ohne auf Widerstand zu stoßen. Manche meiner Gegner sind immer noch verwirrt und fragen sich, was eigentlich los ist. Sie setzen mir weiter Widerstand entgegen, doch irgendwann wird es frei fließen, leicht und mühelos für uns beide. Als nächstes sage ich, warum werden wir jetzt nicht wirklich effizient? Wir fangen an, nur noch unsere Handgelenke auf und ab zu bewegen, was ungefähr 5-mal so schnell geht wie die Bewegung des ganzen Armes. Dann benutzen wir beide Arme und verdoppeln das Ergebnis. Schließlich sage ich, jetzt wollen wir zu Ihrem Tisch hinübergehen und es vor Ihrer Nase machen, damit Sie zählen können, wie viele Dollar Sie uns schulden. Inzwischen brüllen alle, Sie haben die Botschaft verstanden. Nur ein Drittel der Teilnehmer an der XQ-Befragung gab an, in einer Gewinn-Gewinn-Umgebung zu arbeiten. Anschließend erkläre ich dem Publikum, dass Gewinn-Gewinn-Denken, die Denkweise, nach der dritten Alternative zu suchen, die Idee oder das Prinzip des gegenseitigen Respekts und Vorteils ist. Obwohl ich beim Armdrücken vorgab, stärker, besser und aggressiver zu sein, um meinen Gegner zu Gewinn-Verlust-Denken zu verleiten, brachte ich in Wirklichkeit eine Gewinn-Gewinn-Absicht und die entsprechende Denkweise mit. Ich hatte sofort begonnen, seinen Gewinn zu verfolgen, ohne Widerstand. Als er schon beschämt, offen oder in Schuldgefühlen gefangen war, wurde er für die Idee empfänglich, dass wir beide mehr gewinnen konnten, wenn wir zusammenarbeiteten. Und dann wurden wir kreativ, indem wir unsere Handgelenke sehr schnell hoch und runter bewegten und dann die beiden anderen Hände zusammenbrachten und auch sie auf und ab bewegten. Das Endergebnis war synergetisch, denn wir gewannen beide viel. Und die Leute an seinem Tisch, die das versprochene Geld herausrücken mussten, gewannen auch viel an Wissen. Natürlich wanderte kein echtes Geld in unsere Taschen. Doch es ist ein sehr eindrucksvolles, lustiges und physisches Bild dafür, wie man nach einer dritten Alternative suchen und sie hervorbringen kann. Erkennen Sie, dass ich auf der persönlichen Ebene die innere Kraft und Sicherheit der Kapazität für 20 Liegestütze mitbringen musste, um meine Bemühungen, Vertrauen aufzubauen und nach einer dritten Alternative zu suchen, aufrechterhalten zu können? Da ich im Kopf des anderen ein tiefes Konkurrenzdenken, Gewinn-Verlust, erzeugt hatte, so dass er sich innerlich sagte, von dem kleinen Glatzkopf lasse ich mich ganz bestimmt nicht unterkriegen, musste ich trotz seiner verständlicherweise heftigen Reaktion auf meine ursprüngliche, vorgetäuschte Arroganz und meine persönlichen Angriffe geduldig und beharrlich sein. Viele Leute sind überzeugt, dass beide Partner auf Gewinn-Gewinn aus sein müssen. Das stimmt aber nicht. Es reicht, wenn ein Partner so denkt. Die meisten Leute glauben außerdem, dass der andere kooperieren muss. Die kreative Kooperation, die zu dritten Alternativen führt, kommt jedoch erst später, wenn Synergien geschaffen werden. Man muss den anderen allerdings darauf vorbereiten, indem man Einfühlsamkeit zeigt oder ihm tief zuhört, seinen Vorteil verfolgt und konsistent dabei bleibt, bis er Vertrauen fasst. Im fernen Osten heißt es, ein Bild sei besser als 1000 Worte. Meiner Ansicht nach ist eine einzige Erfahrung besser als 1000 Bilder. Das Bild, das das Publikum von diesem Armdrücken bekommt, ist sicher besser als 10.000 Worte, die Erfahrung meines Gegners aber ist besser als 1000 Bilder. Vielleicht können Sie die Sache beim Hören selbst vor sich sehen. Wenn Sie sich davon überzeugen wollen, wie stark sie ist, sollten Sie sie einmal mit einem Ihrer Kinder, Ihrem Mann oder Ihrer Frau oder einem Ihrer Geschäftspartner ausprobieren. Leider sind die meisten Leute nicht bereit, die harte Arbeit des Gewinn-Gewinn-Denkens und des Erst-Verstehen auf sich zu nehmen, um zur dritten Alternative zu gelangen. Es erfordert tatsächlich einen privaten Sieg. Es erfordert beträchtlichen Erfolg auf der persönlichen Ebene, um an den Punkt zu kommen, wo ihre Sicherheit in ihnen selbst liegt, nicht in den Ansichten der Leute oder darin, dass sie recht haben. Die Kraft liegt in ihrer Fähigkeit, verwundbar zu sein, denn tief in ihnen verleiht ihre Integrität gegenüber ihrem Wertesystem, das ja auf Prinzipien beruht, ihnen Unverwundbarkeit und Sicherheit. Sie können es sich leisten, offen für Einfluss und flexibel zu sein. Sie können es sich leisten, zu suchen, ohne zu wissen, wo die Suche enden wird. Denn sie wissen, dass jener Ort besser sein wird als der, von dem sie und der andere aufbrechen.